Well, thank you for coming tonight. So danke, dass ihr gekommen seid heute Abend. We had a great service this morning. Wir hatten heute Morgen schon einen schönen Gottesdienst. And our church continues to grow. Und die Gemeinde wächst weiter. We also thank the Lord for our visitors. Wir danken dem Herrn auch für unsere Besuche. And our friends throughout the city. Und auch unsere Freunde in der gesamten Stadt. So let's pray and let's go to the Bible. Wir wollen beten und uns der Bibel zuwenden. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. We ask you to bless these words. Wir bitten dich, dass du diese Worte segnen mögest. To our hearts. Für unsere Herzen. Give us perspective. Gib uns eine Erwartung, Herr. And what is happening in the world today. Und mit den Dingen, die in der Welt geschehen. From your viewpoint. Von deinem Standpunkt aus. And what we need to do. Und was wir tun müssen. To serve our generation. Um unserer Generation zu dienen. Your purpose. Deiner Bestimmung gemäß. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Turn with me to Revelation chapter 6. Blättert mit mir zu Offenbarung 6. Greetings from Bill Hetrick. Ich darf euch Grüße von Bill Hetrick bestellen. He called me this week. Er hat mich diese Woche angerufen. He wanted me to tell you all. Und er möchte, dass ich euch allen sage, that the 10 days that he spent with us, dass die 10 Tage, die er hier mit uns verbracht hat, were the best days of his life. Die großartigste Zeit seines Lebens war. Let's all say, we miss you, Bill. Lasst uns alle Mr. Bill sagen. 1, 2, 3. We miss you, Bill. Come back soon. Also. Thank you. Komm bald zurück. Bill said to me that he wouldn't be surprised. Bill hat zu mir gesagt, er wäre nicht überrascht. If we are not working closely together. Wenn wir nicht sehr eng miteinander zusammenarbeiten würden. I would like that very much. Ich würde das auch sehr gerne wollen. So. What is the death count now in Southeast Asia? Anyone know? Welche Zahl an Opfern gibt es bei der Katastrophe in Südostasien? 141,000. Okay, some say 150,000. Also manche sagen 150,000. I want you to consider tonight that 100 people die every minute. Ich möchte, dass ihr über Folgendes nachdenkt. In einer Minute sterben 100 Leute. Every minute of the day. Jede einzelne Minute des Tages. While we sleep through the night, another 100 people die every minute. Während wir in der Nacht schlafen, sterben pro Minute 100 Menschen. Within an hour, während einer Stunde, 6000 people will die in this world. Sind das 6000 Menschen, die auf der Welt sterben. Before this time tomorrow, und vom jetzigen Zeitpunkt an bis morgen werden es 140,000 Menschen sein, die gestorben sein werden. Every day another 140,000. Jeden Tag ungefähr 140,000 Menschen. By next Sunday service. Von heute bis zum nächsten Sonntagsgottesdienst. Over a million people in this world will have passed on into eternity. Werden über 1 Million Menschen von hier in die Ewigkeit gegangen sein. And by next Christmas, und von jetzt dann bis zum nächsten Weihnachtsfest, over 50 million people will pass into eternity. Werden es über 50 Millionen Menschen sein, die in die Ewigkeit gegangen sind. Now if we consider 150,000 people have died. Wenn wir mal darüber nachdenken, 150,000 Menschen sind hier gestorben. And how it has devastated the world. Und wie sehr das die Welt zerstört hat. Children, Kinder, parents, die Eltern, sisters and brothers, Brüder und Schwestern, grandmothers, Großeltern, vacationers, Leute, die dort auf Urlaub waren, fishermen, Fischer, moms in every walk of life, Mütter in jedem Bereich des Lebens. 150,000 people have died. 150,000 Menschen sind gestorben. And we are destroyed. Und wir sind auch zerstört. We don't know where to put it in our minds. Wir wissen nicht, wo wir das hintun sollen in unseren Gedanken. And God sees this every single day. Und Gott sieht das jeden einzelnen Tag. In Matthew chapter 10, in Matthäus 10, Jesus said, sagt Jesus, that not even a sparrow falls to the ground. Nicht einmal ein Sperling fällt vom Dach runter. That our Father is not aware of. Von dem mein Vater nicht weiß. And every single day, und jeden einzelnen Tag, the tragedy that we saw, ist die Tragödie, wie wir sie sahen, diese Woche in Südostasien, is happening every day. Diese geschieht jeden Tag. There are children dying every day. Jeden Tag sterben Kinder. There are parents dying every day. Eltern sterben jeden Tag. God is dealing with this reality every single day. Gott sieht sich dieser Realität jeden Tag gegenüber. And for some reason that reality we are not so aware of. Und aus irgendeinem Grund sind wir uns dieser Realität nicht so sehr bewusst. But it's happening. Aber sie ist vorhanden. And I found a verse in Revelation 6. Und ich habe einen Vers gefunden in Offenbarung 6. That supports something that I said last Friday night. Das unterstützt etwas, was ich letzten Freitagabend gesagt habe. We were talking about the second death. Wir haben über den zweiten Tod gesprochen. It's Revelation chapter 20 and verse 14. Das findet sich in Offenbarung 20, Vers 14. The Lord said in Matthew chapter 10. Der Herr sagt in Matthäus 10. Don't fear those who can kill the body. Fürchtet nicht diejenigen, die den Leib töten können. But fear him who can put the body and soul into Gehenna. Sondern fürchtet denjenigen, der den Leib und die Seele in das Gehenna werfen kann. Gehenna is the second death. Gehenna ist der zweite Tod. This is eternal separation from God. Das ist die ewige Trennung von Gott. In Revelation chapter 2 in verse 11. In Offenbarung 2 Vers 11. The Lord said, if we overcome, da sagt der Herr, wenn wir überwinden, we will not be hurt by the second death. Werden wir nicht vom zweiten Tod verdorben werden. The Lord is focused on the second death. Der Herr ist auf den zweiten Tod ausgerichtet. This is why Jesus Christ came. Und deshalb kam Jesus Christus. This is why he endured the cross. Deshalb hat er das Kreuz erlitten. To deliver mankind from eternal separation from God. Um die Menschheit von ewiger Trennung von Gott zu bewahren. Now, I mentioned on Friday that I believed. Nun, am Freitag habe ich erwähnt, dass ich glaubte, that God has prevented much from happening in the world. Dass Gott vieles verhindert hat, das in der Welt geschehen sollte. Far more than we could imagine. Und zwar viel mehr, als wir uns nur vorstellen könnten. And I found some verses in Revelation 6 to support that. Und ich habe ein paar Verse in Offenbarung 6 gefunden, die das unterstützen. Revelation chapter 6 and verse 4. Offenbarung 6 Vers 4. This is the second horse. Hier ist die Rede vom zweiten Pferd. Verse 3. Vers 3. And when he broke the second seal, I heard the second creature saying, come. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. And another, a red horse, went out. Und es zog ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Now watch this. And to him who sat on it, it was granted to take peace from the earth. Und nun beachtet Folgendes. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. This implies, das impliziert, that God does not allow someone to take peace from the earth. Dass Gott es nicht zulässt, dass irgendjemand den Frieden von der Erde wegnimmt. That God is preventing things from happening. Dass Gott Dinge daran hindert, dass sie geschehen. What happened with the year 2000 problem? Was geschah beim Jahr 2000 Wechsel? I think God just didn't want it to happen. Ich glaube einfach, dass Gott nicht wollte, dass da was geschieht. I think God just said, you know what? That's not in my program. Ich glaube, Gott hat gesagt, nein, das ist nicht in meinem Programm. We were all worried and all these computer people. Wir waren alle besorgt und alle die Computerfachleute blickten darauf. And the whole world was watching. You know, I think it was Japan where it's, you know, the turn, you know, of this of the year of this of the century. Und die ganze Welt blickte da nach Japan, wo der Wechsel begann. What's going to happen? Was wird da geschehen? Nothing. Nichts. Nothing happened. Nichts. Oh, we knew it. We knew it. Ha, wir haben es gewusst. Wir haben es gewusst. Are you sure? Bist du dir sicher? Maybe it was just God. Vielleicht war es bloß Gott. Maybe God just prevented it because it wasn't in his plan. Vielleicht hat Gott das bloß verhindert, weil es nicht in seinem Plan war. Look at verse 8. Schaut euch den Vers 8 an. And I looked and behold an ashen horse. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. And he who sat on it had the name Death and Hades. Und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Was following with him. Und der Hades folgte ihm. Watch this. Beachtet das. And authority was given to him over one fourth of the earth. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde. To kill with the sword. Zu töten mit dem Schwert. And with famine. Und mit Hunger. And with pestilence. Und mit Tod. and by the wild beasts of the field. Und durch die wilden Tiere der Erde. 1/4 of the earth. Ein vierter Teil der Erde, ein Viertel. That's 1.5 billion people. Das sind 1,5 Milliarden Menschen. At least. Zumindest. That's 10,000 times more people than died in Southeast Asia. Das sind um 10,000 mal mehr Menschen als jetzt in Südostasien ums Leben gekommen sind. Authority was given. Die Macht wurde gegeben. That means God allowed it. Das heißt, Gott hat es zugelassen. Now if God sees the sparrow who falls. Nun, wenn Gott den kleinen Spatz sieht, der da runterfällt. It's hard to imagine that the tragedy that just happened, God was not aware of. Dann ist es nur schwer, sich vorzustellen, dass diese Tragödie, die wir jetzt gesehen haben, nicht von Gott erlaubt war. I'm not here to answer the question why. Ich bin aber nicht hier, um die Frage warum zu beantworten. I'm just here to give a little perspective. Ich bin bloß hier, um eine kleine Perspektive aufzuzeigen. That happens every day in God's eyes. Dass das im Angesicht Gottes jeden Tag geschieht. And maybe, just maybe, God allowed it. Und vielleicht lässt das Gott nur zu. To give us divine perspective. Um uns eine göttliche Sichtweise zu ermöglichen. On what he sees. Was von dem, was er sieht. And what he is preoccupied with. Und womit er sich beschäftigt. The second death. Der zweite Tod. Now, we can do so much for these people. Wir können so viel tun für diese Menschen. I want you to look at Galatians chapter 6. Ich möchte, dass ihr euch Galater 6 anschaut. We have an opportunity. Wir haben die Gelegenheit, to do something. Etwas zu tun. We have an opportunity to affect that region of the world. Wir haben die Gelegenheit, auf diese Region der Welt Auswirkungen zu haben. Poor people, diese armen Menschen, that we will never have again, und eine Gelegenheit, die wir niemals mehr haben werden. Now in Galatians chapter 6, nun Galater 6, it says starting with verse 7, fangen wir beim Vers 7 an. Do not be deceived, irrt euch nicht. God is not mocked. Gott lässt sich nicht verspotten. For whatever a man sows, that he will also reap. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. For the one who sows to his own flesh shall from the flesh reap corruption. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Now that means something temporal. Nun, das spricht von etwas zeitlich Vergängliches. Something perishable. Etwas, was vergänglich ist. I could say to my wife, so ich könnte zu meiner Frau sagen, Hun, oh man, I had such a great day. Oh Liebling, ich habe so einen großartigen Tag gehabt. I spent 500 Euro. Ich habe 500 Euro ausgegeben. I invested it. Ich habe das investiert. In what? Worin? You're going to be proud. Ja, du wirst stolz sein auf mich. I was at Nashmarkt. Ich war da beim Nashmarkt. The potatoes. Und die Kartoffeln. Were 98% off. Die waren um 98% verbilligt. Can you believe it? Kannst du dir das vorstellen? And what did you do? Und was hast du gemacht? What else? I bought 500 Euro worth of potatoes. Na was? Ich habe um 500 Euro Kartoffeln eingekauft. And my car is full. Und mein ganzes Auto ist voll damit. And the truck is full. Und der ganze Lastwagen ist voll. And this is what that means. Und das bedeutet das. That we are buying something. Das heißt, wir kaufen da etwas, that is rotting. Welches verrottet. And it doesn't rot in a week, und das vergeht vielleicht nicht innerhalb einer Woche, but it rots in a year or 10 years, aber vielleicht innerhalb eines Jahres oder innerhalb von 10 Jahren, in a lifetime, oder die Lebenszeit über. It doesn't go with us. Das können wir nicht mitnehmen. Vers 9. But let us not lose heart in doing good. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. What Roland mentioned tonight. So das, was Roland erwähnt hat heute. For in due time we shall reap if we do not grow weary. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. So then, while we have opportunity. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben. Yeah, this word Gelegenheit, opportunity, is not the word Chronos in the Greek. Im Griechischen steht hier nicht das Wort Chronos, time, die Zeit. It's the word Kairos, sondern das Wort Kairos, which means a season. Das bedeutet eine gewisse Zeit lang. We have an opportunity that will pass. Wie wir jetzt Gelegenheit haben, ja, und zwar eine Gelegenheit, die vergehen wird. Let us do good to all men. Lasst uns allen gegenüber das Gute wirken. Let us do good to all men. Allen gegenüber das Gute wirken. Especially those who are of the household of faith. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Now the most powerful thing we can do for Southeast Asia. Nun, das Allermächtigste, was wir tun können für Südostasien, is that we can work with a church. Dass wir mit einer Gemeinde zusammenarbeiten können. And enable them. Und sie dazu befähigen können, to bless the community, die Gemeinschaft dort zu segnen, so that the community is drawn to the love of God through a local church. Dass dort die Menschen durch die Liebe der lokalen Gemeinde zu Gott gezogen werden. I'm sure there are thousands of churches in those regions. Ich bin mir sicher, dass es dort aber tausende Gemeinden gibt. Small ones. Zwar kleine. House churches. Hauskirchen. Maybe bigger ones. Vielleicht auch größere. Who don't even exist now. Die jetzt vielleicht gar nicht mehr existieren. Well, there was a few. They put up a tent. Oder es sind ein paar, die haben ein Zelt aufgestellt. And by the way, did anyone see CNN two nights ago? Und übrigens hat jemand von euch vor zwei Tagen CNN geschaut. 1:30 in the morning. Um 1:30 in der Früh. They had this testimony. Da gab es dieses Zeugnis von einem Menschen. Now we're having Mr. So-and-so come on and he saved 28 orphans. Nun haben wir da den Herrn sowieso, er hat 28 Vollwaisen das Leben gerettet. How did you save these 28 orphans? Wie haben Sie diesen Menschen das Leben gerettet? Well, I pulled them out of the house and I put them in the boat. Ich habe sie aus dem Haus genommen, ich habe sie ins Boot gesetzt. And then a 10-meter wave was coming. Und dann gab es da eine riesige 10 Meter hohe Welle. We had no chance. Und wir hatten keine Gelegenheit. What keine did you Chance. Do? Was haben sie gemacht? I said, I rebuke you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ich habe gesagt, ich weise dich da zurück im Namen von Jesus Christus von Nazareth. The reporter tried to stop him. I rebuked it in the name of Jesus Christ. Der Reporter hat versucht, ihn da aufzuhalten, aber er hat nochmal gesagt, ich weise dich zurück im Namen des von Jesus. Stopped. Und diese 10 Meter hohe Welle hat innegehalten. It stopped. Sie hat innegehalten. And we looked at it. I started the motor and we were gone. Und ich habe auf diese Welle geschaut und ich habe den Motor gestartet und wir haben umgedreht und sind weg. He says, because Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Weil Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und für alle Zeit. And if he could make the wave stop back then, he could make the wave stop now. Und wenn er damals es geschafft hat, die Wellen zum Stehen zu bringen, dann kann er es auch heute tun. And they were trying to stop this guy from talking. Und die haben versucht, diesen Menschen da aufzuhalten, dass er weiterredet. And I didn't have a tape in the TV to tape it. Und ich hatte kein Band dabei, um das aufzunehmen vom Now Fernsehen. I have a tape in the TV. Aber jetzt habe ich ein Band und Fernsehen. I don't think it's gonna come back on, though. Aber ich glaube nicht, dass sie das nochmals zeigen werden. God is giving us an opportunity. Gott gibt uns eine Gelegenheit. The poor are on God's mind. Und die Armen hat er im Sinne. James chapter 2 in verse 5. Jakobus 2, Vers 5. It says, da heißt es, have I not chosen the poor? Habe ich nicht die Armen ausgewählt, to be rich in faith, so dass sie reich im Glauben werden, and heirs of eternal life, und Erben des ewigen Lebens? Jesus also said in Luke chapter 12, I think it was. Und ich glaube, in Lukas 12 sagt auch Jesus, Matthew chapter 19, how difficult it is for a rich man to get into heaven. In Matthäus 19, wie schwierig ist es für einen reichen Menschen ins Himmelreich zu kommen? Now the rich young ruler comes to the Lord. Nun, der reiche junge Mann kommt zum Herrn. What must I do to have eternal life? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? What good thing, Lord? Welche guten Dinge muss ich tun, Herr? Keep the commandments. Halte die Gebote. Which ones? Welche denn? Don't murder. Bring niemanden um. Don't commit adultery. Begehe nicht Ehebruch. Don't steal. Stehle nicht. Don't bear false witness. Gib kein falsches Zeugnis über jemand anderen. Love your neighbor as yourself. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. He said, I did all these. Und er hat gesagt, das habe ich alles getan. Anything left? Noch etwas? Yeah. Ja. It's one thing. Eine Sache noch. If you want to be complete, wenn du das ganz vollständig machen möchtest, eine Sache noch. Go and sell everything you have. Geh hin und verkaufe alles, was du hast. And let me see, what could you do with it? Und dann will ich mal kurz nachdenken, was könntest du denn damit tun? What could you do with it? Give me a minute. I got to think about what you could do with it. Moment, ich muss mal kurz darüber nachdenken, was du alles tun könntest damit. What could he do with his money? Was könnte er tun mit dem ganzen Zeug? What are you asking me for? Warum fragst du mich? Anybody have a good idea? What could he do with it? Hat jemand eine gute Idee? Was könnte er mit den Sachen tun? Do you think it was an afterthought? Glaubt ihr, dass das der zweite Gedanke von Jesus war? The Lord said, "Give it to the poor." Dass der Herr sagte, gib das den Armen. Do you not think the Lord was fully conscious of these poor people? Glaubt ihr nicht, dass der Herr sich dieser armen Menschen voll bewusst war? Do you not think it would have been a wonderful thing? Und glaubt ihr nicht, dass das eine wunderbare Sache wäre? This man left grieved. Dieser Mann verließ Jesus betrübt. What? Was? What? Was? Give it to the poor? Es den Armen geben? Ja. He walked away grieved. Er ging betrübt weg. Grieved. Betrübt. Wouldn't it have been a wonderful thing? Wäre das nicht wunderbar gewesen? If he had just done it. Wenn er es einfach getan hätte. And then there's Peter, Andrew, James and John. Da war Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Bartholomew, Thomas. Oder Bartholomäus und Thomas. The rich young ruler. Und der junge reiche Mann, one of the 12 disciples, einer der 12 Jünger, could have been. Es hätte so sein können. Sir, mein Herr, Mr. Poor Man, come out for a moment. Sie, armer Mensch, Sie kommen so kurz raus. I am a disciple of Jesus. Ich bin einer der Jünger von Jesus. What can I do for you? Was kann ich für Sie tun? I sold everything I have. Nun, ich habe alles verkauft, was ich habe. This farm that you're paying so much rent on. Und dieses Bauernhaus hier, wofür so viel Miete zahlt, it belongs to you now. I paid it off. Das gehört jetzt Ihnen. Ich habe es ausbezahlt. Excuse me, sir. Moment mal, mein Herr. I noticed how poor you were. I noticed how poor you are. Mir ist aufgefallen, wie arm Sie sind. I bought you 2 donkeys. Ich möchte, dass ihr da 2 Esel nehmt. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. And just from place to place. Und einfach von einem Platz zum nächsten. Giving his money away. Sein Geld weggeben. And following the Lord. Und dem Herrn nachgehen. What a blessing it would have been. Was für ein Segen wäre das gewesen? God is giving us an opportunity. Gott gibt uns eine Gelegenheit. I want you to turn to Isaiah chapter 58. Ich möchte, dass ihr zu Jesaja 58 geht. God wants us to bless the household of faith. Gott möchte, dass wir dem Hause des Glaubens our brothers and sisters, unseren Brüdern und Schwestern, so that they can bless the world. So dass diejenigen die Welt segnen können. Do good unto all men. Tut allen Menschen Gutes, especially the household of faith. Aber ganz besonders den Hausgenossen des Glaubens. Jesus is very aware of the poor. Jesus ist sich der armen Menschen sehr bewusst. In Luke chapter 4, Lukas 4, verse 18, Vers 18, the Lord was in Nazareth. Der Herr war in Nazareth. And he said, the Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn ist auf mir. And has anointed me to preach the gospel. Und hat mich gesalbt, das Evangelium zu predigen. To who? Wem? To the poor. Den Armen. To the poor. Den Armen. There is something about the poor. Da ist etwas in Bezug auf die armen Menschen. They have nothing to trust in. Sie haben nichts, worauf sie vertrauen können. And they're very open to God. Und sie sind sehr offen für Gott. Have I not chosen the poor to be rich in faith? Habe ich nicht die Armen ausgewählt, dass sie reich im Glauben seien? When John the Baptist was in prison, als der Täufer, Johannes der Täufer im Gefängnis war, and Jesus was preaching, und Jesus predigte, and John believing that the Messiah would only come once, und der Johannes glaubte, dass der Messias ja nur einmal kommen würde. Began to doubt, er begann zu zweifeln. Because Jesus was not judging the world, weil Jesus die Welt nicht gerichtet hat. As he will in the second coming. So wie er es ja tun wird beim zweiten Kommen. So John is reading the prophecies and he thinks it's all coming now. Und Johannes liest da in den Prophezeiungen und er denkt sich, das wird jetzt alles geschehen. Plus he's in prison. Und außerdem ist er im Gefängnis. Doesn't like it there. Also das gefällt ihm nicht dort. Like to see the judgment start and get delivered. Er möchte gern sehen, wie das Gerichtsurteil hier gesprochen wird und wie er befreit wird. So his disciples come. Da kommen seine Jünger zu ihm. And he asks the question. Und er stellt folgende Frage. What does he do anyway? Was macht er denn? Any judgment? Any, like, Gibt es irgendwelche Gerichte oder? No. Nein. He's just like preaching in the mountains and Nein, er predigt einfach da in den Bergen. People and den Jungen, den He's just healing people. Er heilt Leute. You know, just stuff like that. Also solche Sachen. No fire from heaven. Was? Kein Feuer vom Himmel? No earthquakes. Keine Erdbeben? The sun's not darkening and all Die Sonne verfinstert sich nicht bei like all diesen in Dingen. The prophet Joel? So wie es in Prophet Joel heißt? No. Nein. Huh. Really? Wirklich? Nothing. Nein. Nothing fallen from heaven. Nichts kommt da vom Himmel runter? Not that I've noticed. Nein, nichts, das mir aufgefallen wäre. Can you do me a favor? Kannst du mir einen Gefallen tun? Can you go ask him if he's the Messiah? Könnt ihr hingehen und ihn fragen, ob er der Messias ist? This is John the Baptist. Das ist der Johannes, der Täufer. Or do we seek another? Oder sollen wir nach einem anderen Ausschau halten? You want me to ask him this? Du möchtest, dass ich ihm das frage? Go. Geht, ja. Sure. Ja, sicher. Lord, oh Herr, I have a question from John. Ich habe eine Frage von Johannes. Yes. Ja. He's not having a very good day. Also er hat keinen sehr guten Tag. Hey, it's the prison. I just was. It's like a nasty place. You know what I mean? Also like, man, verstehst du, im Gefängnis, das ist ein ganz schrecklicher what's Ort. The question? Welche Frage hast du? He wants to know. Er möchte wissen. If you're the Messiah. Ob du der Messias bist. Or do we seek another? Oder ob wir nach einem anderen Ausschau halten sollen. Really, huh? Wirklich. He wants to know if I'm the Messiah. Wirklich. Er möchte wissen, ob ich der Messias bin. You go back and tell John. Geh zurück und sag dem Johannes Folgendes. Tell him this. Sag ihm Folgendes. The blind see. Die Blinden sehen. The lame walk. Die Lahmen gehen. The deaf hear. Die Tauben hören. The dead are raised. Die Toten werden auferweckt. And the poor und die Armen have the gospel preached to them. Und den Armen wird das Evangelium gepredigt. He did not forget that. Das hat er nicht vergessen. The poor are on God's mind. Gott hat die Armen im Sinne. Isaiah chapter 58. Jesaja 58. And by the way, he said, "Blessed are those who are not offended in me." Und übrigens hat er gesagt, glückselig sind diejenigen, die sich meiner nicht schämen. Okay, Isaiah chapter 58. I want to read these verses, and I want you to say amen if you agree that we would want to be like this. Ich möchte, dass wir diese Verse lesen und dass ihr dabei Amen sagt, wenn ihr damit übereinstimmt. Verse 11 of Isaiah 58. Vers 11 von Jesaja 58. And the Lord will continually guide you. Und beständig wird der Herr dich leiten. Amen. And satisfy your desire in scorched places. Und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. Amen. And give strength to your bones. Und deine Gebeine stärken. Amen. And you will be like a watered garden. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten. Amen. And like a spring of water whose waters do not fail. Und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Amen. Do you want to hear the condition? Wollt ihr die Bedingungen dafür wissen? It's in verse 10. Das findet sich im Vers 10. And if you give yourself to the hungry, und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst, and satisfy the desire of the afflicted, und die gebeugte Seele sättigst, then your light will rise in darkness. Dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis, and your gloom will become like midday. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. And the Lord will continually guide you. Und beständig wird der Herr dich leiten. And satisfy your desire in scorched places. Und wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. And give strength to your bones. Und deine Gebeine stärken. And you will be like a watered garden. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten. And like a spring of water whose waters do not fail. Und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. I want to be like that. So möchte ich sein. Our church is like Unsere Gemeinde ist so. Those who are visiting my mom and my aunt and different ones, they testify to that. Diejenigen, die auf Besuch hier sind, meine Mutter, meine Tante, auch die anderen, die Gäste, sie bestätigen das. Bill was testifying of that. Bill hat das bestätigt. We all testify of that. Wir sind alle ein Zeugnis dafür. God is doing something amazing in our midst. Gott macht etwas ganz Wunderbares in unserer Mitte. And yet he wants to do so much more. Und dennoch, er möchte noch so viel mehr tun. And we have this opportunity right now in Southeast Asia that will never come back. Und jetzt haben wir diese Gelegenheit in Südostasien und diese wird nicht mehr wiederkommen. In an area that is that the gospel has not strongly penetrated. Ein Gebiet, wo das Evangelium nicht wirklich oder wo die Gegend nicht stark vom Evangelium durchdrungen ist. And now the churches of the world. Und nun sind die Gemeinden der Welt. Have the opportunity to sacrificially. Sie stehen vor dieser Gelegenheit, hier ganz willentlich zu opfern. Meet their needs. Und die Nöte dort zu treffen. Now, right now, the world is very concerned. Nun, die Welt ist jetzt sehr betroffen. Everybody's giving money. Jeder spendet Geld. But that will stop. Aber das wird aufhören. That will just slow right down. Das wird einfach weniger werden. The less it's on television, je weniger es sich im Fernsehen zeigt, the less money will come in. Umso weniger Geld wird hineinkommen. And as soon as people stop dying, the money will just drift out. Und sobald die Leute auch aufhören zu sterben, dort wird auch das Geld versiegen. And that money will not be used. Und dieses Geld wird nicht verwendet werden. To help people, to help churches help people. Um Gemeinden zu helfen, dass die anderen Menschen helfen. But we can do that. Aber wir können das tun. We and about a million other churches in the world. Wir und eine Million anderer Gemeinden in der Welt können das tun. We can do our part. Wir können unseren Teil leisten. We can have a big effect. Wir können ganz große Auswirkungen on haben. A little area. In einem kleinen Gebiet. And another church can have a big effect. Und eine andere Gemeinde kann große Auswirkungen haben. On a little area. Auf ein kleines Gebiet. We're putting together a fund. Wir stellen da einen Fonds auf. And we will organize it this week. Und wir organisieren das diese Woche. We already have 55,000 Euro pledged. Da sind bereits 55,000 Euro gespendet worden für diesen Fonds. Like 700,000 shillings. Das sind so 700,000 Shillings. That's nice, huh? Das ist doch eine schöne Summe. And we can reach, we can go way over a million shillings. Wir können mehr als eine Million Schilling da bereitstellen. We can send a team there. Wir können dort ein Team hinschicken. 30, 40 people can go there. 30 oder 40 Leute können dorthin fahren. We can connect with one of these churches. Wir können uns mit einer dieser Gemeinden dort verbinden. And we can turn this curse into a blessing. Und wir können diesen Fluch in einen Segen verwandeln. And bring the gospel to the poor. Und den Armen das Evangelium bringen. This is how God is thinking. So denkt Gott. God has anointed me. Gott hat mich gesalbt. To bring the gospel to the poor. Den Armen das Evangelium zu verkünden. But not just the gospel. Aber nicht bloß nur das Evangelium. But meet their needs. Sondern auch deren Bedürfnisse zu stillen. In a community. In der Gemeinschaft dort. And help the local church to meet needs. Und der lokalen Gemeinde dort helfen, dass sie diese Bedürfnisse stillen kann. Get them back on their feet. Dass sie wieder auf ihre Beine kommen. It's called synergism. Das nennt sich Synergetismus. Do you know how much we can do together? Wisst ihr, wie viel wir gemeinsam schaffen können? 1 plus 1 equals 2, normally. Üblicherweise 1 plus 1 ist 2. What I can do by myself, was ich für mich selbst tun kann, plus what Thomas can do by himself, zusammen mit dem, was Thomas tun kann, if you add them together, wenn du das zusammenfügst, you get 2. Dann kommt 2 raus. But if Thomas and I work together, aber wenn ich und Thomas zusammenarbeiten, we can produce 3. Dann können wir 3 daraus machen. Far more, viel mehr, than if we work separately, als wenn wir getrennt arbeiteten, and added it together, und das dann hinzufügten. And when 300 people work together, und wenn 300 Menschen zusammenwirken, God can do miracles. Kann Gott Wunder wirken. And I don't want to pass up this opportunity. Und ich möchte diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. We need your ideas. Wir brauchen eure Ideen. We are going to weigh and pray. Wir werden das abwägen, wir werden beten. What God would have us to do. Was Gott möchte, dass wir tun sollen. When he would have us to go and where. Wann und wo er möchte, dass wir hingehen and do a miraculous work, und dort ein wunderbares Werk because zu tun. This is on the heart of God. Weil das liegt am Herzen Gottes. Proverbs 14:31. Sprüche 14:31. If you despise a poor man, Wenn ihr einen armen Menschen verachtet, you dishonor your maker. Dann entehrt ihr euren Schöpfer. But if you help a poor man, aber wenn du einem Armen hilfst, you honor God. Ehrst du Gott. And we are a watered garden. Und wir sind solch ein bewässerter Garten. And I want to continue to be. Und ich möchte weiter fortfahren darin. And I want to see God add. Und ich möchte sehen, wie Gott da hinzufügt. So that we in these last days, so dass wir in diesen letzten Tagen, we don't know how much time we have. Wir wissen ja nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. We don't know, will the Lord return this year? Wir wissen nicht, ob der Herr dieses Jahr zurückkommen wird. Will he return next year? Oder nächstes Jahr? Is what we have seen the beginning of sorrows? Ist das, was wir gesehen haben, der Beginn der Sorgen? In Revelation 24. In Offenbarung 24. The beginning of sorrows begins with earthquakes. Nun, das beginnt mit den Erdbeben, diese Zeit. And famine. Und mit Hungersnöten. This is prophesied by the Lord. Das wird vom Herrn prophezeit. And these things will precede the coming of his eternal kingdom. Und diese Dinge gehen dem Kommen seines ewigen Königreiches voraus. Wow. I want to be a part. Ich möchte da ein Teil davon sein. I want to be blessed by God. Ich möchte von Gott gesegnet werden. Because I'm thinking with God. Weil ich mit Gott denke. Would you help us? Wollt ihr uns dabei helfen? I know you want to. Ich weiß, dass ihr das tun Because wollt. God's putting it on our hearts. Weil uns Gott das aufs Herz legt. So many people are talking. Und so viele Menschen sprechen darüber. And saying, I'll go. Und sagen, ich gehe dorthin. I'll give. Ich werde geben. I want to help. Ich möchte helfen. And remember, with God, und erinnert euch, mit Gott, it counts. When it hurts. Es zählt, wenn es weh tut. And this doesn't come from the tithe. Das kommt nicht aus dem, was das Geben des Zehnten betrifft. The church itself will be generous. Die Gemeinde selbst wird auch großzügig geben. Be generous above. Aber gebt über dem hinaus. And let it hurt. Und lasst es zu, dass das weh tut. Because God will measure us the way we measure. Weil Gott wird uns nach dem Maß messen, wie wir messen. And when we pour our hearts to help these people, und wenn wir da unser Herz wirklich ausschütten, um diesen armen Menschen zu helfen, when we are in need, dann wird es, wenn wir in Not sein, God will hear us. Wird uns Gott hören, wenn wir in Not sind. When we're building a building somewhere, wenn wir irgendwo ein Haus bauen werden, with a chapel that fits 2,000 people, mit einem Gemeinderaum, wo 2,000 Leute reinpassen, with a school and a gymnasium and mit einer Schule, mit Sportfeldern, mit Sporträumen, and we're saying, oh God, help us. Oh, und wir sagen, help us. Oh Gott, hilf uns. God will say, you know what? Gott wird sagen, weißt I remember what you did. Ich erinnere mich an das, was ihr getan habt. And I'm going to water this garden. Und ich werde diesen Garten bewässern. Amen. Amen. Would you pray with me about all this? Wollt ihr mit mir gemeinsam über das alles beten? Should we do this? Sollen wir das machen? How many people say, we should do this? Wie viele sagen, Amen. Das sollen wir tun? Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, only you know when Jesus will return. Nur du weißt, wann Jesus zurückkommen wird. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend, that you sent Jesus, your son, dass du Jesus, deinen Sohn, gesandt hast, to die on the cross, dass er am Kreuz stirbt, to shed his blood, und sein Blut vergießt, to pay for our sins, um für unsere Sünden zu bezahlen, that we might be delivered from the second death, so dass wir vom zweiten Tode befreit sind, that we would never be separated from you, dass wir niemals mehr von dir getrennt sein werden. It's not by good works. Es geschieht nicht durch die guten Werke. It's not by being religious. Nicht dadurch, dass wir religiös sind. It's not through our prayers. Nicht durch unsere Gebete. It's by your grace. Sondern durch deine Gnade. Maybe you're here tonight. Und vielleicht ist jemand hier heute Abend. If you died tonight, wenn du heute Abend stirbst, where would you go? Wohin kommst du dann? To be with God? Wirst du bei Gott sein? Are you sure? Bist du dir dessen sicher? Based on what? Basierend worauf? That you're a good person? Dass du ein guter Mensch bist? Or based on the gift of God? Oder beruhend auf dem Geschenk Gottes? Pray with me. Bete mit mir. And ask God to forgive you. Und bitte Gott, dir zu vergeben. And give you the gift of eternal life. und die Gabe des ewigen Lebens zu schenken. Through Jesus Christ, durch Jesus Christus, the Lamb of God, dem Lamm Gottes. Say, God, forgive me. Sage, Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Write my name in the book. Schreibe meinen Namen im Buch auf. In your book. In deinem Buch. Forgive my sin. Vergib mir die Sünde. I pray. Darum bitte ich. Just say those words. Sage diese Worte einfach. God, forgive me. Gott, vergib mir. Give me eternal life. Gib mir das ewige Leben. If I die tonight, wenn ich heute Abend sterbe, I want to be with you for sure. Dann möchte ich ganz sicher bei dir sein. In Jesus' name. In Jesu Namen. We pray. Beten wir. Amen. Amen.